Hallo und herzlich willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Wie immer haben wir nur Zeit für 10 Hinweise auf eine interessante Person, die nicht nur unter uns weilt. Und nun geht es los. Viel Spaß und mit Raten erlaubt. Ja, und es kam hier eine Post von der Claudia und die schreibt: Lieber Philipp, bitte Grüße auch an den Lord Dominik und Meister Jürgen. Oh, Jürgen, das bin ich. Schon zum Meister erklärt. Eine gute Freundin, die ich leider viel zu selten treffe, hat mir vor einiger Zeit euren Podcast empfohlen. Sie teilt mit der Person, die ich beschreibe, den Nachnamen. Falls ihr sendet Grüße, machen wir hiermit. Hallo. Seitdem lurke ich euch hinterher. Allerdings bin ich kein sehr aufmerksamer Hörer, denn meistens höre ich mehrere Episoden hintereinander und dann schlafe ich auch mal dabei ein. Da war ja die Folge jetzt direkt davor perfekt. Dann wache ich bei einer ganz anderen Person auf. Blöd, wenn es mir dann nicht auffällt. Also, in der Hoffnung, dass ihr die Person noch nicht hattet, hier 10 Tipps. Sind ein paar mehr, aber sie hat eine wunderbare Mail und ein PDF geschickt und von daher schon mal vielen Dank von hier aus. Und dann fange ich an, direkt mit Hinweis Nummer 0. 10 Fakten über mich zu finden, die euch nicht sofort meine Identität verraten, ist echt schwierig. Ich wow. Glaube, ich schicke gleich. Hinweis? Ja. Das war ein geiler Hinweis, tatsächlich. Nummer 1. Ich wurde am 17. Dezember 1851 in Witten als zweitjüngstes von 7 Kindern geboren. Martin Luther. Lustig, lustigerweise habe ich jetzt auch an Martin Luther gedacht und mir dann gedacht, ey du Depp, das war doch Wittenberg. Und der ist da gar nicht geboren wahrscheinlich. Ich wollte auch mal wieder was erraten. Ich habe es halt jetzt versucht. Ich glaube ja, an euch. Mach weiter so, Dominik. Mein Vater gründete 1853 mit seinem Schwiegersohn einen Betrieb. Schon als Kind war ich von dem Betrieb fasziniert. Ah ja. Ja. Ich habe jetzt gewartet, ob noch was kommt, aber... Nee, das ist jetzt halt sehr lustig, weil die letzten Hinweise, die wir hatten, das waren zwar nur in Anführungszeichen wirklich die 10 Stück, aber die waren dafür sehr ausladend in ihrer Satzstruktur. Die hier sind eher jetzt sehr auf den Punkt. Das ist total erfrischend und ich überlege mir, ob das Wort fasziniert einen Hinweis in sich trägt. Ja, vielleicht. Das war der Erfinder des Fasses. Hinweis mit der Nummer 3. Auch August, einer meiner Brüder, der seit seiner Jugend eine Muskelatrophie litt, gründete 1865, da war ich 14, mit Wilhelm Heitzig und Wilhelm Buchholz einen solchen Betrieb in der Märkischen Straße in Annen. Annen! Annen, A-N-N-I-N. Was ist in dem märkischen Betrieb, das triggert mich irgendwie, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Du musst vielleicht hier die Marklöschen zu bedenken. Die Marklöschen? Nee, märkischen? Märkischen? Ich hab eine Idee im Kopf, ich möchte die aber für mich behalten. Nein, trau dich doch. Hau die doch raus. Nein. Nein, komm, sonst hat's der Philipp gleich wieder. Das muss noch reifen. Ich errate die selbst vorgelesenen Sachen auch. Sehr gut, mir reicht nämlich noch nicht, dass ich alle hat er erraten. Ich errate alle. Das wäre ein bisschen exzentrisch. Oh Mann. Hinweis mit der Nummer 4. Ich studierte in Aachen und war am 26. November 1871, mittlerweile war ich 20, Gründungsmitglied des Chors Teutonia, die mit dem ganz tollen Motto Amico Pectus Hosti Frontem, zu Englisch ungefähr etwa sowas wie Arm your friend, confront your enemy. Arm your friend? Das ist so bewaffnen? Ja. Ist das wirklich so gemeint? Ja, also bewaffne deinen Freund und konfrontiere deinen Gegner. Deinen Gegner, genau. So verstehe ich das jetzt auch. Amico pectus hosti frontem. bin kein Amico. Lateiner, von daher. Das. Die Amigos, die gehen nicht auf Tour. Die gehen noch auf Tour. Ich trete ihm in Weiß auf. Mit einem Blumenstrauß. Oh. Es gibt eine ganz fantastische Coverversion von Ganz in Weiß. Von einem Comedy-Projekt namens Der Familie Popolski. Und die machen eine Jazznummer da draus. Die ist fantastisch. Da geht es nämlich darum, dass der Opa so viel gekifft hat und dann eine weiße Gans sieht. Also, ich finde es eher wirklich für. Also, als Tür. Du hast diese Folge auch bekommen. Wie hast du zugeschoben bekommen? Du hast nicht selber geschrieben. Reißen Sie sich mal zusammen, Herr Schmidt. Das ist schon korrekt. Fast 9:30. Ich finde das nämlich total beeindruckend, weil ich habe wirklich mal wieder nicht die geringste Ahnung, was das ist. Und es hieß ja, dass man sich bemühen müsse, dass man es nicht sofort errät. Und ich finde, das ist dem oder derjenigen hervorangelegt. Na, Sekunde, das heißt ja nicht. Das ist ja nur die Hinweise, die Fakten zu finden, die es nicht sofort verraten, ist schwer. Vielleicht ist es ja genau jetzt auch das, woran das ein bisschen die Schwierigkeit darin liegt, dass das jetzt natürlich Hinweise sind, die eben nicht sofort dahin führen, dass du es errätst. Aber wir werden sehen. Hinweis 5. Die Familientradition begeisterte mich so sehr, dass ich nicht nur in Aachen, sondern auch in Würzburg und Leipzig Chemie, Mineralogie und Physik studierte. Was ist denn das für eine Familientradition? Ja, die Studiererei, würde ich mal sagen. Ach so. Das passt alles nicht in meinen. Das passt nicht. Auf wen wärst du denn losgegangen? Das sage ich dir nicht. Warum traust du dich nicht? Das war noch nicht zu einer wirklichen Idee gereift. Das war nur so ein. Das war quasi eine Voridee, eine Präidee. Okay. Dann vielleicht hilft hier der Hinweis Nummer 6 ein bisschen einzusortieren, um was der sonst gemacht hat. Oder, keine Ahnung, in Jena promovierte ich zum Dr. Phil. Denn in Leipzig meinte Professor H. Kolbe, ich zitiere, und ich liebe jetzt auch dieses Zitat, weil das halt auch in einer nicht der modernen Rechtschreibung entsprechenden Schreibweise natürlich ist, dem Kandidaten, allein schon mit C, fantastisch, dem Kandidaten fehlt entschieden, wie ich jetzt ganz klar erkannt habe, die allgemeine Bildung, die zur Erlangung der Doktorwürde nötig ist, und ich beantrage nunmehr definitiv Abweisung desselben. Oh, da kenne ich hier noch zwei, deren allgemeine Bildung mangelhaft ist. Du meinst 3. Ich bin natürlich auch kein Hinweis Titel. 7. Um meinen Wissensdurst und meine unternehmerischen Tätigkeiten zu unterstützen, reiste ich viel. Unter anderem 1877 nach Oviedo in Spanien, um eine chemische Fabrik zur Herstellung von Kalisalpeter. Ja, dachte ich, Moment lang, meine Verbindung wäre weg. Um eine chemische Fabrik zur Herstellung von Kalisalpeter und Jod aus Seetang aufzubauen. Im Anschluss kehrte ich in mein Elternhaus nach Witten zurück. Hier hatte ich ein Labor, zuerst im Keller, dann auf dem Dachboden, und entwickelte 1879, mit 28 Jahren, eine neue Glassorte. Lithiumglas erreichte erstmals eine Homogenität, die spektrometrische Messungen ermöglichte. My bad, now you know. Jetzt weiß ich's. Und das hätte, glaube ich, ja, nee, ich weiß. Uschi, Glas ist richtig, genau. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. So plump. Großartig. Ja, ich möchte dem Dominik auch mal wieder einen Win bescheren. Ich muss gleich diesen. Hatipu, Entschuldigung. Gesundheit Quadrat. Nee, ich habe wirklich mal wieder keine Ahnung. Auch nicht, wenn ich dir noch den Hinweis mit Fußballclub gebe. Nicht? Hey, genau. Du hast aber einen schlimmen Hut. Sag's halt einfach. Jürgen. Es ist Carl Zeiss. Nein. Nein. Sehr geil. Okay. Da war Spaß ich ist Spaß. Nee, doch nicht. Da war ich mir jetzt echt sicher. Ja, aber du bist. Also, wir reden nachher drüber. Hinweis 8. In dem Betrieb meiner Eltern begann ich Deckelgläser. So in der Zeit. Ja, ja. Naja, haben wir nochmal was zu reden. Hinweis mit der Nummer 8. In dem Betrieb meiner Eltern begann ich Deckgläser für mikroskopische Präparate herzustellen. Da ich die Produktion verbesserte, konnte ich diese Deckgläser rund 20% günstiger herstellen als die Engländer, die bis dahin das Monopol auf diesem Gebiet hatten. Also ich finde tatsächlich so, dass er diesen Durchbruch hatte, so mild spannend, aber dass da einfach so eine Nation so ein Monopol auf eine gewisse Sorte an Gläsern hat, die man irgendwie so braucht, ist ja total krass. Und dann hat er die Einweggläser erfunden. Der Herr Weg? Der Herr Weg. Von den Deckgläsern zu den Weggläsern. Ja. Hinweis mit der Nummer 9. Von meinem Lithiumglas schickte ich eine Probe an den Physiker Ernst Abbe nach Jena. Ich kam 1882 selber nach Jena und gründete mit Ernst Abbe Roderich Zeiss und wem noch? Karl Zeiss dann wahrscheinlich. Ein glastechnisches Laboratorium. Aber wer war dann der andere? Ja, wer war das noch? Wer war denn da? Wer war denn da mit im Boot? Im Glasbodenboot? Wie die Piraten bei Monkey Island. Monkey Island 2, die ihr Schiff verloren haben, weil sie so ein Glasbodentouren angeboten hatten, aber das Glasboden noch nicht drin war. Das Glas war noch nicht erfunden. Ja, das. Hinweis Nummer 10. 1885 verlobte ich mich mit Käthe Pielke. In unserer dreimonatigen Verlobungszeit schrieben wir uns jeden Tag einen Brief. 3 Monate lang. Wow, das ist mal eine echt unmenschliche Leistung. Sind um die 100 Stück, ne? Grob. Was das Alans an Gebühren gekostet hat. Da steht ja nicht, dass sie sich den auch geschickt haben. Ich denke nur, dass sie sich geschrieben haben. Boah, das macht mich jetzt fertig. Ich, es kommen noch 2 Hinweise. Ach so, wir sind noch nicht am Ende? Nee. Das macht mich echt fertig. 1887 kommt hier Hinweis mit der Nummer 11. Mit 36 habe ich Borosilikatglases, ein sehr temperaturbeständige Glasart, entwickelt. Dank dieser Erfindung weitete das Unternehmen seine Produktpalette auf die massenhafte Produktion hitzebeständiger Beleuchtungsgläser um. Zum Beispiel Glasglühlichtzylinder für Gas- und Petroleumlampen. Von diesen Gläsern wurden bis 1909 mehr als 30 Millionen Stück verkauft. Mein Name ist, das lese ich jetzt vielleicht nicht vor. Vor allem, das ist gut, dass nämlich jetzt der Name vorkommt der Person und danach noch ein Hinweis. Okay. Aber Moment. Nee. Osram? Nee. Nee. Hinweis 12. Ich unterstützte die Jenaer Universität und die Jenaer Wohltätigkeitsorganisation finanziell. Von 1896 bis 1899 war ich Mitglied im Jenaer Stadtrat. 1926, mit 75 Jahren, begab ich mich in den Ruhestand. Am 27. August verstarb ich 1935 in Jena. Ich wurde 84 Jahre alt und mein Name war Otto Walkes. Fast. Nee, Moment. Ich weiß nicht. Also, Tipp, der klingt so ähnlich wie der Tatortreiniger mit Nachnamen. Aber ohne I hinten dran. Oh Gott, wie ist denn der nochmal? Ich sag's doch, mein ich Gehirn ist ja ohne E hinten dran. Es ist ein Sieb. Also, ja, er hieß Schotte. Genau, Otto. Deswegen heißt der Otto ohne E. Otto Schott? Oh no, du hast es erraten. Es ist richtig, es ist Otto Schott. Keine Ahnung. Also, den habe ich wirklich nie gehört. Okay, ich auch nicht. Jetzt muss ich mich nicht mehr schämen. Aber dass es nicht Karl Zeiss war, das macht... Nicht, dass ihr gleich draufkommt. Das macht mich echt fertig. Jo. Was ja. Soll ich da noch sagen? Okay, aber also, den muss man kennen, ja? Kann man schon kennen. Also, ich muss gestehen, mir ist auch der Zeiss deutlich geläufiger. Okay. Das ist eine nette Umschreibung für, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Nee, irgendwo hatte ich den, ich hatte den auch vorher schon mal irgendwo im Schirm, weil ich mich eben über Jena ein bisschen eingelesen habe. Und der ist ja schon auch für die Stadt so sehr wichtig von der Präsenz her. Aber das mag ja auch wieder sein, dass es so ein Fall ist von drei Leute, alle drei sind wichtig. Eine Person hat eigentlich herausragendes getan, aber eigentlich die Person, die am wenigsten gemacht hat, wurde die berühmteste. Weiß ich nicht. Hat sowas jemals in der Geschichte gegeben? Ja, die ganze Zeit. Und ob das wieder so kommt, sehen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise wir hören beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bis dann, tschüss. Wenn es wieder heißt, hä? Tschüss. Tschüss. Wir sollten das Format echt umbenennen. Hä, wer ist denn das? Das ist aber auch, nein, aber mega gute Idee. Die unverständliche Kurzform von ach. Super, 10 Hinweise auf eine Person, von der sie noch nie gehört haben. Das wäre aber echt schön, wenn wir es einfach mal retrospektiv machen würden. Mr. Kunisch, bitte ja mal. Mit 2/3 Mehrheit können wir abstimmen, ob man die Person hätte kennen müssen. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Ich schreibe mal ein Konzeptpapier.